halt zusammen auf, geht uns auf, geht uns auf, halt fang das auf, geht, geht, halt zusammen auf, halt gehen wir auf, wie uns sein auf, geht uns zusammen auf, zusammen auf, zusammen auf, geht, geht, geht, geht, geht, wow, geht zusammen auf, zusammen auf. Okay.